Are you going to see the concert tonight? Are you going to hear it? Okay. Wie gesagt, meistens über seine Darstellungsart, und sie fand dann manchmal, dass andere seine Titel besser gecovert hatten, ob das Manfred Mann oder die Birds oder andere waren. Aber ich denke schon, das ist ein fröhliches Ringen, das ist keine ernsthafte Auseinandersetzung. Sie akzeptiert, dass ich diesen Bob Dylan-Fan oder diesen Bob Dylan-Geschmack habe, den sie nicht teilt, aber dafür macht sie dann andere Sachen. You know, there's certain things which every word has its little letter and big letter. Und wenn man so eine Tour mitmacht, entwickelt sich natürlich immer irgendwie eine Tourgeschichte. Wenn man da 3-4 Wochen mitfährt und zu 20 Konzerten geht, dann hat man natürlich auch eine entsprechende Vergleichsmöglichkeit und es entwickelt sich irgendwo eine Tourgeschichte. Dylan ging dann halt noch einmal rum, klopfte jedem einmal auf die Schulter und winkte die so ins Auto rein und in den Bus rein, und dann sind sie halt weitergefahren. Lost time. That was recorded in 67 up in Woodstock, you know, before Woodstock, before the big Woodstock festival, before Woodstock was discovered, exploited. Take one, Bob Dylan, take one. In the first few weeks, yeah, you'll call up and find out, you know, if it's selling or if it's not selling or... Man kann einfach sagen, Bob Dylan imitiert Bob Dylan. Hatten dann sein Songbook mit und haben ihm das vor die Nase gehalten und hat er da ein bisschen drin rumgeblättert und hat dann seine Unterschrift da reingesetzt, ne? Und hat noch gefragt, wo kriegt man das her, und weil das so ein Songbook ist in Englisch-Deutsch mit deutscher Übersetzung, ne? Und er wirkte sehr schüchtern und unsicher. Auf der Bühne zu stehen ist für mich so natürlich wie atmen. Ich bin eben Musiker und nicht jemand, der sich ab und zu mal eine Platte kauft.